Jakob Böhme. Es kommt alles darauf an, die Innenansicht als Prinzip inhaltlich einsichtig zu machen. Dazu gehört in erster Linie die Rücksicht auf die heiligen Schriften der Juden. Denn erst die vollbrachte Hereinholung des Jewish Mindset, des Judengeistes, in die Innenansicht Gottes schafft vollständige Klarheit über den in Anführungsstrichen Juden in uns. Um dieses Zweckes willen ist hier die Geduld aufzubringen, den nachfolgenden Text aus Hegels Geschichte der Philosophie sorgfältig zu studieren, in Klammern, um ihn zu verstehen. Mir ist keine Darstellung bekannt, die besser in das Verständnis der heilsgeschichtlichen Bestimmung der Judenheit einführt. Man muss ihn mit dem Vorauswissen lesen, dass die Judenheit eine bestimmte Ausprägung unter unendlich vielen Erscheinungen der Widerwärtigkeit im Sinne der böhmischen Philosophie ist. Hegel stellt diese Philosophie, die dem endlichen Geist, dem Menschen, die Innenansicht Gottes geöffnet hat, im Wesentlichen wie folgt dar. Zitat: Die Grundidee bei ihm ist das Streben, alles in einer absoluten Einheit zu erhalten. Die absolute göttliche Einheit und die Vereinigung aller Gegensätze in Gott. Sein Haupt, ja man kann sagen, sein einziger Gedanke, der durch alles hindurchgeht, ist, im Allgemeinen die Dreifaltigkeit, in allem die Dreieinigkeit aufzufassen, alle Dinge als ihre Enthüllung und Darstellung, so dass sie das allgemeine Prinzip ist, in welchem und durch welches alles ist, und zwar so, dass alle Dinge nur diese Dreieinigkeit in sich haben, nicht als eine Dreieinigkeit der Vorstellung, sondern als reale, die absolute Idee. Alles wird als diese Trinität erkannt. Alles, was ist, ist nur diese Dreiheit. Diese Dreiheit ist alles. Ein Hauptgedanke Böhmes ist, dass das Universum ein göttliches Leben und Offenbaren Gottes in allen Dingen ist. Näher, dass aus dem einen Wesen Gottes, dem Inbegriff aller Kräfte und Qualitäten, der Sohn ewig geboren wird, der in jenen Kräften leuchtet. Die innere Einheit dieses Lichts mit der Substanz der Kräfte ist der Geist. Das Erste ist Gott der Vater. Dies Erste ist zugleich unterschieden in sich und ist die Einheit dieser beiden. Gott ist alles, sagt er. Er ist Finsternis und Licht, Liebe und Zorn, Feuer und Licht. Aber er nennet sich alleine einen Gott nach dem Lichte seiner Liebe. Es ist ein ewiges Kontrarium zwischen Finsternis und Licht. Keines ergreifet das andere und ist keines das andere und ist doch nur ein einiges Wesen, aber mit der Qual unterschieden. Qual ist Quelle, Qualität. Mit der Qual ist das ausgedrückt, was absolute Negativität heißt, das sich auf sich beziehende Negative, die absolute Affirmation darum, auch mit dem Willen und ist doch kein abtrennlich Wesen. Zitat Ende. Zur Erläuterung: Der Teilsatz „Es ist ein ewiges Kontrarium zwischen Finsternis und Licht, keines ergreift das andere und ist keines das andere und ist doch nur ein einiges Wesen“ ist wohl die erste Erscheinung des Vernunftgedankens, den Hegel in seinen Habilitationsthesen aufgreift mit dem Satz, Zitat, „Contradictio est regula veri, non contradictio falsi“, zu Deutsch, „Der Widerspruch ist das Gesetz der Wahrheit, die Widerspruchsfreiheit der Unwahrheit“. Böhme kann diesen Gedanken noch nicht als logischen, das heißt als abstrakten, von aller sinnlichen Beimischung befreiten Gedanken aussprechen. Licht und Finsternis sind sinnliche Qualitäten. Das logische Substrat derselben ist Sein und Nichts. Aber gerade die noch sinnliche Ausdrucksweise des Jakob Böhme eröffnet die Chance, den Hegelschen Satz auch dann zu verstehen, wenn man mit dem Vernunftdenken noch nicht vertraut ist. Licht und Finsternis ist ein klares Bild der logischen Gegensätzlichkeiten, ein Beispiel derselben. Jeder versteht es auf Anhieb. Sehen wir jetzt bei Böhme näher hin. Zitat: Keines ergreift das andere und ist keines das andere. Zitat Ende. Heißt, dass der Unterschied ist, es sich also nicht bloß um eine Falschbezeichnung, Äquivokation, handelt. Das Sein des Unterschieds, das heißt, der Unterschied selbst wirkt nicht verändernd auf die unterschiedenen Momente. Diese bleiben für sich frei vom jeweils anderen, es ist keines das andere. Und dennoch sind sie in der Unterschiedenheit nur ein einiges Wesen. Das heißt, sie sind trotz Unterschiedenheit nicht trennbar, fallen nicht auseinander. Geht eines unter, verschwindet auch das andere. Hegel geht dann noch einen Schritt weiter, indem er zeigt, dass jedes der unterschiedlichen Momente an sich selbst das andere seiner selbst ist. Der Unterschied zwar nicht hinweggedacht werden kann, aber nur im Verschwinden ist. Wenn ich das Allgemeine als solches vom Besonderen unterscheide und gegen das Besondere festhalte, dann ist es nicht das Allgemeine, hört dort auf, wo das Besondere beginnt, ist also durch das Besondere begrenzt und damit selbst nur ein Endliches, ein Besonderes, denn endlich zu sein ist die Bestimmung des Besonderen. Wenn aber, wie wir gesehen haben, das Allgemeine ein Besonderes ist, dann ist alles Besonderes. Dieses, die Besonderheit bzw. das Besonderssein, geht durch alles hindurch, hat keine Grenze, ist unendlich. Das aber ist die Bestimmung des Allgemeinen, das somit am Besonderen keine Grenze hat, wahrhaft unendlich ist. Das Allgemeine, das das Besondere in sich befasst. Die beiden Momente Allgemeines und Besonderes waren am Anfang dieser Betrachtung für sich, beziehungslos, also abstrakt gedacht. Aber diese Beziehungslosigkeit ist die Unwahrheit. Die Momente können nicht als beziehungslos gedacht werden, denn der Unterschied ist ihre Beziehung. Jedes ist dadurch bestimmt, dass es nicht das andere ist. In Klammern Spinoza, jegliche Bestimmung ist eine Verneinung. Omnis determinatio est negatio. Es sollte spätestens hier auffallen, dass wir mit dieser einfachen Betrachtung, in Anführungszeichen, schon wieder am Judenthema dran sind. Dieses ist nämlich wieder nur ein Beispiel der Unterscheidung und der Untrennbarkeit der Unterschiedenen. Zum Juden in uns kommen wir mit der logischen Einsicht, dass ein jedes der unterschiedenen Momente an sich selbst, in sich selbst, unmittelbar auch das andere ist. Nur dieses Denken kann Gott als in sich ruhend, seiend und ewig erfassen. Er ist Bewegung, aber nicht eine platzende Granate, die sich in alle Himmelsrichtungen verliert, sondern Leben, also die Bewegung, die ewig in sich und bei sich bleibt. Ich lebt, bewegt sich und bleibt sich gleich, ist immer ich, als Kleinkind, Jugendlicher, Erwachsener, Greis, stets dasselbe Ich, obwohl unendlich in Bewegung. Das ist die kopernikanische Wende im Reich der Philosophie und zugleich der Ausgang aus der Sackgasse, in die Kant das Denken geführt hatte, indem er zeigte, dass jeder philosophische Satz in letzter Konsequenz auf einen Widerspruch führt. Er hat mit dieser wahrhaften Einsicht die an sich richtige These aufgestellt, dass die Vernunft, er meint damit den Verstand, die Wahrheit, das Ding an sich, Gott, nicht erkennen könne. In der Tat, der Verstand kann die Wahrheit nicht erkennen. Kant hat sich nur im Ausdruck vertan. Er war sich noch nicht bewusst, dass es ein Denken gibt, das zwar den Verstand in sich befasst, aber zugleich über ihn hinausgeht. Dieses umfassende Denken, Vernunft genannt, hat erst Hegel entdeckt und in aller Ausführlichkeit in seiner Wissenschaft der Logik gezeigt. Was vormals Religion war, die in Völkern lebende Vorstellung eines höheren Wesens, hat Hegel auf den Begriff gebracht, das heißt, im Äther des reinen, von allem sinnlichen befreiten Denkens entwickelt, in seiner Phänomenologie des Geistes. Gegenstand derselben ist das Bewusstsein als solches, das jeden Menschen erfüllt, das in jedem Menschen als Bewusstsein, also als Ich, ein und dasselbe ist. Dieses weiß in jedem Menschen von Gegenständen, inneren und äußeren, aber zugleich immer auch sich, ist also Selbstbewusstsein, sich auf sich beziehendes Wissen. Das ist Gott. Hegel zeigt, dass Gott nur als dieses allumfassende Selbstbewusstsein, Allwissenheit, gedacht werden kann. Die als Bewusstsein daseiende, allgegenwärtige Lebendigkeit nennt Hegel Geist, so wie sie schon der Evangelist Johannes genannt hat. Zitat: Gott ist Geist, und die ihn anbeten, müssen in Geist und Wahrheit anbeten. Zitat Ende, Johannes 4,24. Dieser hat diese Lebendigkeit, Wesenhaftigkeit auch das Wort Logos genannt. Zitat: Am Anfang war der Logos, das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Dies war im Anfang bei Gott. Alles ist durch dieses geworden, und ohne es wurde auch nicht eines von dem, was geworden. In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Zitat Ende, Johannes 1,1-4. Die unendlich vielen Menschen sind dieses einen Bewusstseins teilhaftig. Kraft dieser Teilnahme am Logos sind sie der erscheinende Gott. In Klammern, Gott als sein Sohn, der durch den Sohn erst Vater ist. In der Mathematik das Paradoxon der Menge aller Mengen, das ist die Menge, die sich selbst enthält und doch kein Element derselben ist. In der Phänomenologie des Geistes zeigt Hegel den Prozess der Selbstreinigung des natürlichen, in Klammern gewöhnlichen Bewusstseins, zum reinen Geist, der in dieser Gestalt absolutes Wissen ist, was dasselbe ist wie Wissen des Absoluten. Absolut ist dieses Wissen in dem Sinne, dass in ihm der Gegensatz von Subjekt und Objekt aufgehoben ist. Dieses Wissen begreift sich nicht als von einem fremden Gegenstand, Objekt herkommend, Materialismus. Vielmehr weiß es, dass der Gegenstand seine eigene Äußerung ist, sein Erscheinen für sich selbst. Hegels Werk ist damit nichts anderes als die Explikation Gottes im reinen Denken, die höchste denkbare Gestalt des Selbstbewusstseins. Es ist die vollkommene Bewahrheitung des Johanneswortes, Zitat: Alles ist durch dieses, also durch das Wort, geworden, und ohne es wurde auch nicht eines von dem, was geworden. Johannes 1,2. Hegel hat gegen den kantschen Agnostizismus eingewandt, dass dieser den aristotelischen Satz zur Voraussetzung hat, dass als wahr nur gelten könne, was sich nicht widerspricht. Satz vom ausgeschlossenen Dritten. Diese Behauptung hat Aristoteles ohne Beweis aufgestellt. Sie ist auch nach ihm nie bewiesen worden. Hegel hat gezeigt, dass das Denken selbst der Widerspruch ist, den es nicht hinwegdenken kann, aber versöhnt durch die Einsicht, dass jedes Moment des Widerspruchs an sich selbst notwendig zugleich das andere Moment, das Gegenteil seiner selbst ist und der Unterschied so hinwegfällt. Der Quellpunkt dieser Geistesströmung ist Jakob Böhme, den Hegel erst wieder bekannt gemacht hat. Seine Schriften sind nicht in Deutschland, sondern in England erschienen. Die hegelsche Darstellung der böhmischen Philosophie geht dann weiter. Zitat: Nur ein Prinzipium scheidet das, dass eines im anderen als ein Nichts ist und ist doch, aber nach dessen Eigenschaft darinnen es ist, nicht offenbar. Zitat Ende. Was heißt das? Wenn wir ein bestimmtes Sein, Dasein vor uns haben, zum Beispiel hier auf dem Tisch eine Tasse, dann denken wir nicht an das Nichts, sondern nur an das Sein. Erst genaueres Nachdenken führt auf die Einsicht, dass die Tasse ebenso wie das Sein auch das Nichts an sich oder in sich hat, Negation ist. Sie ist Tasse nur dadurch, dass sie nicht Tisch ist und so weiter. Dasein ist als bestimmtes Sein notwendig, Sein und Nichts in einem. Das Nichts aber ist, darinnen es ist, nicht offenbar. Bei Hegel erscheint dieser Gedanke in folgender Gestalt, Zitat. Das reine Sein und das reine Nichts ist also dasselbe. Was die Wahrheit ist, ist weder das Sein noch das Nichts, sondern dass das Sein in Nichts und das Nichts in Sein nicht übergeht, sondern übergegangen ist. Aber ebenso sehr ist die Wahrheit nicht ihre Ununterschiedenheit, sondern dass sie nicht dasselbe, dass sie absolut unterschieden, aber ebenso ungetrennt und untrennbar sind und unmittelbar jedes in seinem Gegenteil verschwindet. Ihre Wahrheit ist also diese Bewegung des unmittelbaren Verschwindens des einen in dem anderen, das Werden, eine Bewegung, worin beide unterschieden sind, aber durch einen Unterschied, der sich ebenso unmittelbar aufgelöst hat. Zitat Ende. Hegel weiter über Böhme, Zitat, um diesen Punkt dreht sich nun das ganze Bemühen Böhmes und die Einheit der absolut Verschiedenen. Das Prinzip des Begriffs ist in Böhme durchaus lebendig, nur kann er es nicht in der Form des Gedanken aussprechen. Jenes Einige, sagt er, ist aber unterschieden durch die Qual, das heißt, Qual ist eben die selbstbewusste, gefühlte Negativität. Es kommt alles darauf an, das Negative als einfach zu denken, da es zugleich ein entgegengesetztes ist. So die Qual ist diese innere Zerrissenheit, aber sie ist das Einfache. Davon leitet er ab Quellen, ein gutes Wortspiel. Die Qual, diese Negativität, geht fort zu Lebendigkeit, Tätigkeit. Und so setzt er es auch mit Qualität, woraus er Qualität mit Doppel-L macht, zusammen. Die absolute Identität der Unterschiede ist durchaus bei ihm vorhanden. So stellt Böhme Gott nicht als die leere Einheit vor, sondern als diese sich selbst teilende Einheit des Entgegengesetzten. Zitat Ende. Die so in Gott herausgesetzten Gegensätze sind das Judentum einerseits und die Völker andererseits. Das Judentum ist der Quälgeist, der die Völker zu Lebendigkeit, Tätigkeit anregt. Genau so hat es der mit Hegel kongeniale Goethe im Vorspiel zu seinem Faust, Prolog im Himmel, gesehen. Der Herr über Mephisto, Zitat, du darfst auch da nur frei erscheinen. Ich habe deinesgleichen nie gehasst. Von allen Geistern, die verneinen, ist mir der Schalk am wenigsten zur Last. Des Menschen Tätigkeit kann allzu leicht erschlaffen. Er liebt sich bald die unbedingte Ruh. Drum geb ich gern ihm den Gefallen zu. Der reizt und wirkt und muss als Teufel schaffen. Zitat Ende. Weiter Hegel über Böhme. Zitat. Gott der Vater ist also das Erste, diese erste Einheit. Sie enthält alle Kräfte, Qualitäten, als noch nicht geschieden. Und alle Dinge sind aus diesen Kräften gemacht und bleiben darinnen ewiglich. Er sagt, du musst aber deinen Sinn all hier im Geist erheben und betrachten, wie die ganze Natur mit allen Kräften, die in der Natur sind, dazu die Weite, Tiefe, Höhe, Himmel, Erde und alles, was darin ist und über dem Himmel, sei der Leib Gottes. Nicht musst du denken, dass in dem Korpus der Sterne sei die ganze triumphierende heilige Dreifaltigkeit, Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Aber dies ist nicht also zu verstehen, dass er gar nicht sei in dem Korpus der Sterne und in dieser Welt. Zitat Ende. Hier müht sich Böhme mit dem ihm noch nicht als Gedanke geläufigen Begriff des Allgemeinen ab, den Hegel am Beispiel von Jetzt und Hier zeigt. Was im hegelschen Kontext das Jetzt als gemeinter, bestimmter seiender Zeitpunkt Gegenstand der Untersuchung ist, sind bei Böhme die als Korpus aufgefassten Sterne. Bei Hegel werden wir Zeuge der Idealisierung der sinnlichen Welt. Es handelt sich um eine der wichtigsten Stellen der deutschen Philosophie, die deshalb in voller Länge wiedergegeben wird. Zitat: Dieses Ganze ist die allgemeine Kraft überhaupt. Sie existiert als eine Einheit, als Gottvater. Kreatürlich existiert sie als Totalität der Sterne. Es ist der ganze Gott, der sich in so viel Wesen kreatürlich gemacht hat. Im Vater als dem Reservoir sind die Kräfte in einem. Gott als das einfache, absolute Wesen ist nicht Gott absolut. In ihm ist nichts zu erkennen. Was wir erkennen, ist etwas anderes. Eben dieses Andere ist in Gott selbst enthalten, als Gottes Anschauen und Erkennen. Böhme sagt ebenso: Denn kein Ding kann ohne Widerwärtigkeit ihme offenbar werden. Denn so es nichts hat, das ihme widersteht, so geht's immer da für sich aus und gehet nicht wieder in sich ein. So es aber nicht wieder in sich eingehet, als in das, daraus es ist ursprünglich gegangen, so weiß es nichts von seinem Urstand. Ohne die Widerwärtigkeit hätte das Leben keine Empfindlichkeit, noch Wollen, noch Wirken, weder Verstand noch Wissenschaft. Hätte der verborgene Gott, welcher ein einig Wesen und Wille ist, nicht mit seinem Willen aus sich, aus der ewigen Wissenschaft im Temperamento sich in Schiedlichkeit des Willens ausgeführet und dieselbe Schiedlichkeit in einer Infasslichkeit, Identität, zu einem natürlichen und kreatürlichen Leben eingeführet und dass dieselbe Schiedlichkeit im Leben nicht im Streit stünde, wie wollte ihme der Wille Gottes, der nur einer ist, offenbar sein? Wie mag in einem einigen Willen eine Erkenntnis seiner selbst sein? Wir sehen, Böhme ist unendlich erhaben über das leere Abstraktum des höchsten Wesens und so fort. Zitat Ende. Da endlich haben wir den Juden. Dieser ist das Nein zum Leben der Völker. Die logische Negation, die Widerwärtigkeit, an der Wille Gottes, der nur einer ist, ihme offenbar wird. Der Geselle muss als Teufel schaffen. Das ist seine Bestimmung. Und unsere Bestimmung ist, genau das als Notwendigkeit zu erkennen. Uns ist mit der Ankündigung, dass wir bei Misserfolg unsere Zukunft, unser Kind, verlieren, aufgegeben, den Namen, das Wesen, dieses Gesellen herauszufinden. Sein Name ist Rumpelstilzchen, Satan. Diesen Namen auszusprechen heißt, dass wir dieses Wesen bezwungen haben, der Möglichkeit nach auch den Satan in uns. Die Aufgabe wäre keine, wenn der Junker daherkäme und sich mit einer Verbeugung uns als Satan vorstellen würde. Um uns zur Tätigkeit zu reizen, muss er sich verstecken, alles tun, damit wir seinen Namen nicht herausfinden. Ist man einmal mit diesem abstrakten Gedanken vertraut durch Lernen, erkennt man bei Atzmon und Weininger das Verhältnis zwischen Judentum und den Völkern sofort als eine besondere Erscheinung dieser Dialektik. In der Innenansicht ist der Jew within, der innere Jude, derselbe wie der Jude als Gegenüber, äußerer Jude, so dass kein Unterschied ist. Die Versöhnung ist so real, nicht mehr nur ein Sollen, Zwar kann man den Juden nicht lieben, weder als Inneren noch als Äußeren. In Klammern, das Toleranzgeschwafel soll uns vom Gegenteil überzeugen. Er ist es ja, der heilsgeschichtlich in beiderlei Gestalt aufzuheben ist, damit Gott, wahrer Gott, das heißt, bei sich ist und auch in seiner Erscheinung als Welt. Zitat: Siehe, alles mache ich neu. Zitat Ende. Offenbarung 2,5. Die hier aufgezeigte Dialektik der Befreiung vom Teufel, Vorauswissen bei Johannes Offenbarung 20, bringt das Bewusstsein der Einsheit der darin lebenden Geister hervor. Dieses Bewusstsein ist begleitet von einem Gefühl. Dieses ist die Liebe. Die primitiveren Gestalten des Selbstbewusstseins, die vor dieser Versöhnung in Erscheinung treten, sind nicht Irrtümer, sondern notwendige Entwicklungsstadien auf dem Wege zur Vollkommenheit, in Klammern, der neuen Erde und des neuen Himmels im Sinne der Offenbarung des Johannes, Kapitel 21, gleich Apokalypse, die bis heute noch nie richtig verstanden wurde. Schon im Schulunterricht werden wir damit bekannt gemacht, dass der menschliche Embryo im Morula-Stadium kein misslungenes Leben ist, sondern die notwendige Vorform des Menschen, wie er der Idee des Menschen als Vernunftwesen einmal entsprechen wird. Dieser ist nicht ohne das Morula-Stadium. Jakob Böhme ist wohl der erste Denker, der versucht hat, Gott als dieses ganzheitliche Geschehen zu fassen und die Widerwärtigkeit als Moment des Absoluten zu erkennen. Der biologisch vollkommene Mensch ist die aufgehobene, beendete und zugleich erhaltene sowie erhöhte Morula-Gestalt. Des Rätsels Lösung geht auf den Philosophus Teutonicus, Jakob Böhme, zurück, die Hegel zur Klarheit des reinen Gedankens herausgedacht hat und die Gilad Atzmon auf wundersame Weise, ohne Kenntnis der genannten deutschen Philosophen, gestützt auf Otto Weininger, wieder zum Leben erweckt. Zitat: Der Arier hat es dem Juden zu verdanken, dass er sich durch ihn gegen das Judentum als einer in ihm selbst liegenden Möglichkeit zu wehren weiß. Der Antagonismus gegenüber anderen lässt sich also als eine Manifestation von Selbstverachtung begreifen. Somit ließe sich der Nazi-Hass gegen alles auch nur entfernt Jüdische als eine Art von Feindlichkeit gegen den inneren Juden erklären. Zitat Ende. Der wandernde Wehr, Seite 123. Darin liegt die von Luther und Hegel gewonnene Erkenntnis, dass der Mensch erst frei ist, wenn er in sich durch Einsicht, Erkenntnis, das Böse überwunden hat. Ist er gehorsam ohne Einsicht, ist er nicht frei. Jahwe ist an diesem Freiheitswerk auf dialektische Weise maßgeblich beteiligt. Als unser Quälgeist zwingt er die Einsicht in sein Wesen herbei, weil wir ihn anders nicht loswerden. Und wir werden ihn los nur durch Überwindung des Juden in uns. Das heißt, Jahwe als Satan und das Judentum als sein Realdasein sind eine heilsgeschichtliche Notwendigkeit, die schon der Apostel Paulus erkannt hatte. Dieser schrieb an die Christen in Rom, die unter der Verfolgung durch die in Rom tonangebenden Juden zu leiden hatten. Zitat: Gott gab ihnen einen Geist der Betäubung, Augen, um nicht zu sehen, und Ohren, um nicht zu hören, bis zum heutigen Tag. Im Hinblick auf das Evangelium sind sie zwar Feinde um euretwillen, doch im Hinblick auf die Erwählung sind sie geliebt um der Väter willen. Denn unwiderruflich sind die Gnadengaben und die Berufung Gottes. Zitat Ende. Römer 11, 8, 28 und 29. Wir haben hier die Wegscheide vor uns, an der Europa sich in zwei gegensätzliche Geistesregionen zerlegt hat. Die französische Aufklärung und der britische Pragmatismus auf der einen Seite sind dem Trennungsprinzip des verständigen Denkens verhaftet, bis auf den heutigen Tag, und dadurch der kulturellen Hegemonie des Judaismus wehrlos preisgegeben. Die deutsche idealistische Philosophie auf der anderen Seite hat in bewusster Frontstellung gegen die Aufklärung von Hegel aufklärigt genannt, das Vernunftdenken zum Erblühen gebracht und auf diesem Wege an sich, der Möglichkeit nach, den Judaismus entmachtet. Nun geht es darum, dass diese Möglichkeit zur Wirklichkeit gebracht wird, indem jetzt für den Geist wird, was noch unbewusst in ihm liegt. Frei ist erst der Geist, der an und für sich ist, sich als absoluter Geist weiß. Atzmons Buch ist ein wichtiger Schritt auf diesem Wege. Weitere müssen folgen.